main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. City Radio GL. Die Radioshow. Jeden Sonntagabend im Bürgerfunk auf Radio Berg. Am Mikrofon sind Uli Weber und Martin Adenacke. Tanzen. Was Hans nicht lernt, lernt Hansi nicht. Wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier ist City Radio GL. City Radio GL. Aktuell. Und das am Sonntagabend. Schön, dass Sie alle da sind. Hallo Oli. Hallo Martin. Was gibt's Schönes heute von dir? So im Juni, der Monat, wo es bald richtig offiziell Sommer werden soll. Ja, ein Rundballturnier steht vor der Tür. Ne? Ich habe aber noch ein bisschen... Rundball? Rundballturnier. Ist doch eckige Bälle, oder? Nee, so nennen wir die Fußballer. Die mit dem Ovalen, das sind dann die Footballer, die kommen dann erst ab August wieder. Aber da im Laufe des Jahres... muss in das Eckige, da war doch was. Da kommen jetzt wieder 1000 Sprüche. Wir sind schließlich 80 Millionen Bundestrainer und bin gespannt. Die werden alle gefordert sein in nächster Woche da. Ja. Losgeht. Aber ich habe was zum Thema Baustellen bauen und ein paar Infos für Leute, die vielleicht sich nicht so sehr für Fußball interessieren wie ich. Allzusammen voll normal. Das ist ein Motto, über das wir heute sprechen wollen. Mit Carsten Wehrheit und Dirk Jeckel. Die Herren sind schon bei uns zu Gast. Schönen guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend. Was das genau ist, was wir damit alles Schönes erleben dürfen hier im Bergischen, das verraten wir noch im Laufe der Sendung. Musik haben wir für Sie auch mitgebracht. Und diesmal singt für Sie... Odi, odi, odi, odi. Herr Gabalier. Odi, odi, odi. Wenn Sie mitsingen wollen, ja. Machen Sie das Fenster zu im Auto. Machen Sie es einfach zu. Happy Hour, mitten in alles dampft, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hulapalu, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hulapalu, was gehört denn da dazu? Macht man beim Hulapalu vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hulapalu die Sternwarte sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, Hulapalu, Hulapalu. Was ist denn Hulapalu? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hulapalu? Was ist das? Bitte sehr. Ich glaub nur Hulapalu ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, odi, odi, odi, yeah. Odi, odi, odi, odi, yeah. Odi, odi, odi, odi, yeah. Odi, odi, odi, yeah. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. So, und jetzt. Freunde der Nacht. Sonntagabend. City Radio L. Eine Stunde. Gute Information. Und das kommt später hier. Jetzt haben wir erstmal das hier. City Radio GL. GL. Der City Report. Der Weber ist wieder unter Tage hier. Möchtest du nicht wissen, was in so einem Städtchen so los ist? Wolltest doch, du nicht doch, ich hatte da den anderen, der andere Knopf gefiel mir auch gut. Der Mikroknopf ist schöner. Ja. Ich habe hier wieder tolle Sachen gefunden, bevor ich, ne, ich habe heute keine dedizierte Baustelle oder sowas, über die ich berichten möchte. Nein, es geht um einen Wettbewerb zum Neubau des Stadthauses in Bergisch Gladbach. Der ist nämlich gestartet und die Ausschreibung ist jetzt auch veröffentlicht. Und das Ganze hatte der Stadtrat am 24. April beschlossen und es gibt einen Architektenwettbewerb. Den Auftrag der Planungs- und Bauphase soll dann am Ende 2024 soll das Gebäude da stehen, schlüsselfertig. Ach, so und schnell. Das, naja, 6 Jahre, das ist für so ein großes Gebäude mit immerhin 350 Mitarbeitern, die dort unterkommen sollen, inklusive Bücherei, ist das ja jetzt gar nicht so lange. Genau. Und gebaut Flughafen, werden soll es? Flughafen Berlin und ja, da wären wir schneller fertig. Vielleicht sogar noch schneller als oben in Bensberg das neue Marktgalerie oder wer weiß, wie sich das Ganze schimpft. Ja, gebaut wird jedenfalls an der Jakobstraße. Da gibt es ja dieses Bahnhof-Kopfgelände. Ja. Da ist jetzt gerade ein Parkplatz und da gegenüber wird, Busbahnhof, ne, damit Sie wissen, wo das ist. Richtig, da soll ja S-Bahn ja dann auch noch mehrgleisig und im 10-Minuten-Takt und was da nicht alles noch geplant ist. Da jedenfalls soll das ganze Gebäude hingebaut werden. Wie es genau aussehen wird, das wird jetzt natürlich im Rahmen des Architektenwettbewerbes entschieden, würde ich nicht sagen, aber es gibt dann erste Pläne, die so eine Vision darstellen sollen. Und erst in der zweiten Wettbewerbsphase geht es dann in diesen Realisierungsteil. Schwere Worte heute Morgen. Ja, das ist schon ein sehr komplexes Ding. Umso mehr habe ich mich gewundert, dass die Teilnahmeanträge nur noch bis zum 26. Juni 2018, also mitten in der Fußball-WM, eingereicht werden können. Also vielleicht ist ja der ein oder andere Architekt, der sagt so, Mensch, ich könnte, schreib mich da auch noch mal rein. Neubighubacher.de, aktuell.html, da gibt es die Ausschreibungsunterlagen und ich bin jetzt schon mal gespannt, was es dort für Entwürfe geben wird und wie sich in Zukunft dann die Stadt Bergisch Gladbach mit ihrem neuen Stadthaus dort präsentieren wird. Am Superkreisel, wir haben einen Kirmeskreisel, wir haben einen Superkreisel. Superkreisel, und dann nochmal ein super S-Bahnhof. Das wird ja der helle Wahnsinn. Das wird eine spannende Geschichte. Ja, wir sind doch gebuddelt. Ja, Wie auch immer, Sie können sich über alles informieren auf den Seiten der Stadt Bergisch Gladbach. Einfach mal reingucken. Das war's an der Stelle? Einen kurzen habe ich noch. Es gibt ja noch den Baustellenticker, deswegen habe ich gesagt, keine dedizierte Baustelle. Denn es gibt dort auch einen Newsletter, den man über die Webseite der Stadt Bergisch Gladbach bestellen kann. Kann man jetzt. Und verantwortlich für das Angebot ist der Sebastian Höller, der ist der städtische Baustellenmanager. Und da gibt's auch eine eigene Internetseite, baustellen-gl.de. Da kann man sich munter dreiviertel Stunde runterscrollen und mal gucken, welche Baustelle aktuell ist oder welche denn noch kommen werden. Auf jeden Fall seid ihr damit immer gut informiert. Ob Sie auch mal vielleicht wieder eine kriegen, so als Weihnachtsüberraschung. Mal was ja. Schön große, runde Baustelle. Hat doch was. So mit Kugel, Weihnachtskugel. Baustelle mit Weihnachtskugel. So, ich will ein bisschen Rolling Stones. Die Rockopas sind auch wieder unterwegs. Live in den Stadien im Sommer 2018. Unfassbar, oder? Das ist wirklich. City Radio GL. Lokal informiert. So, komm, einen Tunnel noch oder irgendeine Baustelle oder so. Baustelle habe ich nicht, aber Straßenverkehr habe ich nochmal. Was? Straßenverkehr? Ja, zwar der Stadtelternbeirat der Stadt Bergisch Gladbach lädt alle interessierten Eltern und natürlich auch deren Kinder zum Thema Kinder im Straßenverkehr ein. Da wird der ADAC einen Experten abstellen am kommenden Mittwoch, 6. Juni, 20 Uhr im Engel am Dom. Und da wird über Themen gesprochen, zum Beispiel, welcher Autokindersitz ist der richtige? Darf ich Kindersitz und Helme gebraucht kaufen? Was gibt's beim Radfahren zu beachten? Wie schätzen Kinder den Verkehr ein? Also Dinge, die Eltern vielleicht noch nicht wissen, aber wissen sollen. Und die Kinder können natürlich auch ihre Ohren aufstellen und mal gucken, so wie das aus Elternsicht aussieht. Worauf muss ich denn achten, wenn ich bei der Mama an der Hand bin? Warum muss ich die Hand festhalten? Links gucken, rechts gucken, wieder links gucken, Zebrastreifen. Bergisch Gladbach ist ja auch verkehrstechnisch nicht ganz so einfach für Fußgänger und für Kinder schon mal gar nicht. Das ist wahr. Also 6. Juni, 20 Uhr in Engel am Dom, Hauptstraße 258 in Bergisch Gladbach. Die Veranstaltung ist übrigens kostenlos. So, und für kommenden Sonntag habe ich noch einen Tipp für euch. Wer bei Rund um Köln ist und die radeln ja immer so schnell vorbei und dann nochmal sich was ganz Besonderes angucken möchte, der kann ab 12 Uhr zum historischen Gasthaus am Kaiser Spaach, Gladbacher Straße 72. Da gibt es den jährlichen Spinning-Marathon als Rahmenprogramm zum Radrennen rund um Köln. Genau. Und ja, da geht's um fahren. Aber auf der Stelle, ne? Ja, nicht im Kreis. Spinning-Fahrrad, die fahren auf der Stelle, also auf der Rolle, sagt aber man so schön. Aber für eine gute Sache, ne? Da wird gefahren und damit kommt Geld zusammen, ne, was da gesammelt wird für Hits fürs Hospiz. Und das ist eine tolle Geschichte. Und das Ganze für das Projekt Herzenswünsche erfüllen. Ich glaube, da wird den Kindern nochmal so ein Herzenswunsch, wo die sagten, so, das wollte ich schon immer mal machen. Tolles Projekt, also, wenn ihr an dem Tag noch ein bisschen fit seid, Frühstück schon Intus habt, dann geht ein bisschen radeln, tut da noch was Gutes dabei. Ganz genau. Danke dir. Immer sonntags. City Radio GL, die Radioshow fürs Bergische. Möglichkeiten derer viele und Fall der Qual haben sie. Jetzt kommt er hoch zum Schloss. Da gibt es ein paar bekannte Gesichter. Der Herbert Watteroth ist da. Oh, Stimme der Tour. Und der Herr Seber ist auch da. Wahrscheinlich. Paul Young. Der eine geht hier, der andere dahin. Zu Englisch, some people. Zusammen voll normal am 9.06.2018, also in einer Woche, das Festival. Wir sprechen drüber mit Carsten Wehrheit und Dirk Jeckel. Sie dürfen sich drauf freuen. Time soon. It's a- Tina Turner, Rod Stewart. It takes two. City Radio GL. City Radio GL. Kultur. Wir sind für euch ja immer auf der Suche nach tollen Initiativen und Projekten hier im Kreis bzw. in Bergisch Gladbach. Und diesmal haben wir was ganz Tolles gefunden. Das findet schon nächste Woche am 9. Juni, also am Samstag statt. Und das Ganze nennt sich Zusammen voll normal, das Festival. Genau, Festival, ein Festival. Und bei uns sind Carsten Wehrheit vom Verein Die Kette in Bergisch Gladbach. Hallo Carsten. Hallo Uli. Und der Dirk Jeckel, er ist der Inklusionsbeauftragte des Rheinisch-Bergischen Kreises. Ich hoffe, ich bin da richtig. Alles klar. Dirk, direkt die Frage an dich. Großes Festival an einem Tag, viel Musik, reden wir noch gleich drüber. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein einzigartiges Festival in Bergisch Gladbach zu organisieren? Für uns ist das eigentlich ganz normal. Das steht ja auch unten drunter, dass es voll normal sein soll, ein Festival für Menschen mit und ohne Behinderung zu veranstalten. Wir haben dann festgestellt, überraschenderweise gab es das noch nicht. Und dann haben wir gedacht, na, wo, wenn nicht bei uns, also in Bergisch Gladbach am Kreishaus. Das macht er also direkt bei euch vor der Haustür. So ist das. Aus dem Büro direkt da drauf. Und wie ist dazu gekommen, so ein Programm zusammengestellt? Habt ihr von vornherein gewusst, was ihr dort tun wollt? Wir hatten die Idee zu sagen, wir wollen regionale Künstler haben, also wirklich Leute von hier, die ihr kennt, die wir kennen. Und wir wollten auf der anderen Seite aber auch inklusive Bands vorstellen, die das wirklich bereichern, die wirklich genauso professionell, genauso gut sind wie die Pavaya, wie Rainer Schmidt, den man vielleicht kennt. Ja, und das war das Ziel. Projektleiter? Ein paralympischer Medaillengewinner, Rainer Schmidt. Imposantes Foto. Ja, da kommen wir gleich mal drauf. Als Speerwerfer imposant. Und Carsten, wie bist du dazu gekommen? Ich sehe dich jetzt so, ne, als Projektleiter bei der Kette. Wie hat man dich angesprochen und warst du direkt begeistert? Tatsächlich erinnere ich mich noch gut daran, da war nämlich bei der Eröffnungsveranstaltung von meinem Projekt, war die gerade rum und wir hatten beide ein Fläschchen Bier in der Hand, Dirk und ich. Und wir hatten uns vorher schon mal darüber unterhalten, dass wir beide Interesse an sowas hätten und haben gesagt, sowas nicht zusammentun und sowas mal auf die Beine stellen. Und das ist schon ein bisschen länger her, also es hat auch noch ein bisschen gedauert, aber da wussten wir, wir machen das. Das ist auch nicht nur einfach mal eben so, ne? Wir machen abends mal zwei Stündchen, sondern nee. 10 Stunden Programm, mein Freund. Ja? 11 bis 21 Uhr. Das heißt schon was. Ja, da muss man den Leuten auch was bieten. Und den Spruch, man müsste mal, den kenne ich noch von einem ehemaligen Landrat. Der hat immer gesagt, ne, gibt's bei mir nicht, wir machen einfach mal. Wie lange habt ihr uns an dem Festival geplant? Boah, summa summarum, also mehr als ein Jahr. Ich glaube auch. Ja. Fast anderthalb Jahre von der Idee bis nächste Woche Samstag, wo wir jetzt dünn geworden sind, Gänsehaut haben. Aber es wird klappen. Ja, das sieht man euch schon so ein bisschen an, aber ich glaube, das wird schon ein Erfolg. Was genau auf diesem Festival zu sehen ist und was man dort hören kann, das erfahrt ihr gleich. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Tolle Musik, habe ich gelesen. Sonstige tolle Sachen da. Ja, da wollten wir jetzt drüber sprechen. Zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei euch auch was zu essen und zu trinken gibt nächste unbedingt. Woche auf dem Festival. Aber darüber wollen wir uns nicht unterhalten, sondern ihr habt auch ein wirklich ein grandioses Bühnenprogramm zusammengestellt. Es beginnt also wirklich um 11.30 Uhr mit einer knappen Rede des Landrats und dann geht's direkt in die Veranstaltung rein. Was habt ihr für die Leute denn Schönes zusammengestellt? Erzählt doch mal. Ja, ich finde, wir müssen da der Reihe nach vorgehen tatsächlich. Also der Matze Meester, vielleicht sagst du dazu was, Carsten, weil das ist der Schirmherr eures Projektes. Ja, also der Matze ist Schirmherr von dem Projekt Freizeit in Gesellschaft, das ich koordiniere. Und er ist nicht nur ein hervorragender Sportler, sondern auch sehr entertaining. Und der wird auf jeden Fall schon am Anfang richtig gut Lockerheit mit reinbringen und ein paar Worte sagen. Und danach geht's dann eben direkt mit qualitativ super hochwertiger Musik mit Station 17 weiter. Muss man dazu sagen, Matze Meester, ich sehe hier das Foto als Speerwerfer und Moderator. Also das stelle ich mir vor, die Sportler sind eigentlich in der Regel ganz gute Redner, ne, weil die ja dann auch schon, wenn sie was gewonnen haben, dann auch schon mal sprechen mussten. Was zeichnet denn den Matze aus auf der Bühne? Wie macht er das so? Hast du da schon Erfahrungen sammeln können? Der ist total natürlich, total sympathisch. Ich kenne ihn ja persönlich. Also da dauert nicht lang dann. Also eigentlich kenne ich niemanden, der den Herrn Meester nennt. Der stellt sich überall mit Matze vor und ja, es ist einfach total natürlich und so wirkt er auch auf der Bühne. Station 17, 12 bis 13 Uhr, eine Stunde, ist eine Band, sehe ich auf dem Foto, da sind so fast 10 Leute, ne? Ja, das sind an dem Tag 10 Musiker, ja. Welcher Stil, was spielen die so? Es ist ganz unterschiedlich. Es ist ein Projekt, gibt seit 1989, glaube ich sogar, aus Hamburg, in wechselnder Besetzung. Und das letzte Album war ein Pop-Album und jetzt haben die ein absolutes Krautrock-Album gemacht. Also so richtig... Man sagt so Muckermusik, also 10-Minuten-Lieder, sehr instrumentallastig, aber live eine Wucht. Ah, ja, wie man unsere Hamburger Musiker kennt, auch aus dem Rap-Bereich. Nächster Punkt, Rainer Schmidt, sehe ich gerade, wieder ein Sportler. Dirk, du hast eben schon mal ein bisschen was erwähnt über Rainer Schmidt. Was ist das für ein Typ? Rainer Schmidt, ja, den kennen wir in Bergisch Gladbach, der war Pfarrer in Schildken. Pfarrer in Schildken, gut bekannter. Der hat eigentlich seine Erfahrungen als Mensch mit Behinderung und seine Erfahrungen als Pfarrer zusammengenommen, hat gesagt, was sind meine Erfahrungen, was kann ich dann machen? Reden, Kabarett. Denn in beiden Bereichen findet er letztendlich Leute, Gelegenheiten, Situationen, die heiter sind. Und er nimmt das genau so. Er nimmt sein Leben heiter, er bringt das nach vorne, er zeigt, wie kann ich lustig und fröhlich, wie kann ich trotzdem, ohne zu vergessen, wo ich herkomme, wo ich hin will, mein Leben führen. Und das macht er als Programm und bringt das auf die Bühne. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sprechen immer noch über Inklusion. Das heißt also, behinderte Menschen mit irgendeiner Behinderung, die sie nun mal haben. Ja, ne? Mit einem Handicap, und, klar. Handicap und eben wir, die wir Gott sei Dank keine haben. Ne? Das ist ja dann auch wahrscheinlich Kernthema, Botschaft, über was ihr reden wollt. Deswegen gibt es auch Talkrunden mit in dem Programm und Informationsmöglichkeiten etc. Genau. Ein Bild vielleicht für die Zuhörer. Rainer Schmidt hat keine oder sehr kurze Arme, aber sein Kabarettprogramm heißt Däumchen drehen. Vielleicht das als Einstieg. Ja, und über das, wie geht das, was machen wir da, wie kommt der Einzelne dazu, überhaupt sich mit Inklusion zu befassen, welche super Lösungen hat der eine oder die andere geschafft, wo sind vielleicht auch die Grenzen, darüber wollen wir natürlich auch reden. Und das tun wir hier auch. Also der Auszug, eine kennenzulernen, aus einer kleinen Stadt. Da, wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen am Ort daneben. Schon zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem 6er ein Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel. War das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest Hi in mir fehlten die Worte, war alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut im Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null, und doch stehen wir jetzt hier. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Sir Weber. Zusammen ist das. Zusammen ist das kölsche Wort für zusammen. Das hätte ich jetzt sogar gewusst. Aber ihr wollt ja nicht nur Musik spielen an dem Tag. Ihr wollt ja nicht nur Bühnenprogramm, nennt man ein Frontalfestival, sondern ihr wollt auch alle zusammen feiern. Habt ihr da eine Idee, wie ihr das so umsetzen wollt? Klar. An diesem Tag? Klar. Also neben Bierchen trinken und Bratwurst essen, aber was macht man zusammen noch bei euch dann mehr? Nächste Woche? Ja, wir haben auch noch mehr. Also es ist so, dass wir im Rahmen um den eigentlichen Veranstaltungsort eine ganze Menge Initiativen vorstellen, Informationen weitergeben. Wir werden einen Rollstuhlparcours haben, um jedem mal erlebbar zu machen, wie ist das eigentlich, wenn ich in einem Rollstuhl sitze. Wir werden Bogenschießen anbieten auf dem Kreishausgelände. Allerdings ohne Gesichter als Ziel, sondern wirklich nur auf eine Zielscheibe. Wir wollen, dass ins Gespräch gekommen wird, dass miteinander gesprochen wird und dass dann das auch die Grundlage dafür ist, kräftig miteinander zu feiern, immer wieder vor die Bühne zu gehen, zu schauen, mitzutanzen, mitzufeiern, das Ganze zu genießen. Darf ich in dem Zusammenhang mal fragen, ist das Thema Inklusion ein problematisches in unserer Heimat, in unserem, wo wir zu Hause sind? Ja. Das Thema Inklusion ist kein problematisches. Das Wort Inklusion ist ein problematisches. Wenn wir sagen Inklusion, dann meinen wir gelingende Begegnung gestalten und schaffen. Als Verwaltung heißt das, wir rollen euch Bürgern ja sowieso immer den roten Teppich aus. Und dieser rote Teppich muss vielleicht eine andere Substanz haben, eine andere Glätte haben, eine andere Art und Weise, in einer anderen Art und Weise ausgelegt werden, dass auch Menschen mit Behinderungen darüber gehen. Aber es ist ganz normal. Jedem rollen wir diesen Teppich auf. Und wenn man so denkt, wie gestalten wir unser Miteinander so, dass die Begegnung gelingt, dann haben wir Inklusion. Also schöner hätte man das nicht sagen können, oder? Mein lieber Mann, also Carsten ist auch völlig... Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich jetzt noch sagen kann. Wir machen gleich am besten noch ein bisschen. Also ich glaube auf jeden Fall, das wird eine ganz runde Geschichte da. Familie etc. Gibt es auch noch was für Kinder? Ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt, was Spezielles für Kinder. Ich meine, ich habe letztens noch gesehen, es gibt Fußball für Blinde, da ist so ein Glöckchen drin. Habe ich mal ausprobiert, völlig unmöglich für jemanden, der sehend ist, auf einmal die Augen verbunden kommt, sich auf seine Ohren zu verlassen. Ganz schwierige Geschichte, bei Kindern komischerweise funktioniert das noch sehr gut. Also da dieser... Mit allen Sinnen, mein Freund. Ja, genau. Ich glaube, wir Normalos, wir verlernen das irgendwann und das könnte auch eine spannende Geschichte sein, Leute, mal wieder so etwas zu erfahren, ne, wie was ist, wenn irgendwas mal nicht so gut funktioniert. Also eigentlich gibt es nichts, was nichts für Kinder ist an diesem Ort und an diesem Tag. Und insofern alle Kinder herzlich willkommen. Ja, sozusagen ein Glory Day. Ja? Vielen Dank, Bruce Springsteen. Weitere, die auftreten. 15 Uhr, Pütz und Band. 16:40 Nina Lagrande. 17 Uhr, Rainer Schmidt zum zweiten Mal. Und viele mehr. Das wären glorreiche Tage oder der Tag, der 9. Juni 2018, also kommenden Samstag, zusammen voll normal das Festival von 11 bis 21 Uhr. Und da ist noch eine Menge dabei, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ja, jetzt gibt es ja noch das Abendprogramm, da habt ihr auch noch zwei Knaller rausgehauen. Es geht um 17.40 Uhr weiter mit den Funky Movements. Was kann man zu denen sagen? Das ist mit das Großartigste, was ich an inklusiver Veranstaltung je mitbekommen habe. Und ich bin total happy, dass die aus Münster zu uns kommen. Das ist eine Showdance-Truppe. Und wer das Wort Inklusion mal getanzt und gelebt sehen will, der muss da hinkommen. Da geht dermaßen die Post ab. Und jeder, der hier schon mal da war, erinnert sich daran. Oder das klingt spannend. Aber ich sehe hier gerade 200 Tänzerinnen und Tänzer. Was habt ihr für eine Bühne aufgebaut? Das wird nicht ganz passen, oder? Würde knapp werden, aber wir haben einen großen Bühnentrakt, der vor dem Erweiterungsbau des Kreishauses stehen wird. Statt Dezernentenpark dann da eine große Bühne. Die bietet ja schon 60, 70 Tänzern dann Platz. Jawohl, und danach geht's ja dann noch weiter. Abschluss, Paveia. So muss das halt, oder? Das ist, genau, so muss das sein in Bergschlagbach. Ich denke auch. Und die hauen dann nochmal anderthalb Stunden richtig auf die sozusagen. Ja. Genau. Ja, und da sind wir auch total dankbar. Die kommen nicht mal für einen Gig vorbei von 20 Minuten. Die spielen anderthalb Stunden Konzert, Eintritt frei, haben wir auch schon gesagt. Großartige Kooperation mit den Paveiern. Ja, da läuft es gläbisch, ne? Großgläbisch, von daher. Also Sie dürfen nicht nur dahin gehen, wenn Sie Bergisch Gladbach oder Bergisch Gladbacherin sind, Sie können auch aus dem ganzen Kreis dahin kommen. Also von daher, machen Sie auf dem Weg, sind jede Menge Parkplätze sind mit Sicherheit vorhanden, also da ist auch kein Mangel. Insofern nächsten Samstag, wenn Sie zwischen 11 und 21 Uhr nichts vorhaben, okay, ne? Um 9:30 wird Rasen gemäht und um 11 Uhr geht's dann nach Gladbach zum Kreishaus. Wenn man sich das ganze Programm jetzt nicht gemerkt hat, was wir jetzt mal eben vorgestellt hat, wo kann man sich informieren? Wo gibt's nochmal die Infos zum Nachlesen? Tatsächlich hängen in ganz Bergisch-Gladbach auch schon Plakate, wo das Programm nochmal draufsteht und man findet es auch über die Homepage des Kreises, rbk-direkt.de. Weiß ich, glaube ich, auch. Ja. Und auf der Facebook-Seite des Kreises und auf der Facebook-Seite von Die Kette e.V. Ist nochmal eine Veranstaltung, da ist das ganze Programm auch nochmal hinterlegt. Zusammen voll normal, einfach mal suchen. Nächste Woche um 11.30 Uhr geht's los am Kreishaus. Wir sagen erstmal Dankeschön, Carsten Werhardt, Dirk Jeckel. Tolles Projekt, wir wünschen euch viel Erfolg und hoffentlich wird das dann auch wiederholt. Danke. Vielen Dank. Tolle Kooperation, ja, wunderbar. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr was Neues habt, sagt uns Bescheid. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Immer noch um die Straße da in Paris. auch wenn sich die Dame hier so ein bisschen die Stimme aus dem Hals ruft. Es geht um die Champs-Élysées, so heißt sie. Ah, ich dachte, die singt über französische Vorspeisen, aber naja, da bin ich wieder anders. Chance. Aus Altmann Neu, mein Freund, ja. Wir haben noch einen nächste Woche. Ne? Einen haben wir noch. Ah, nächste Woche kommt. Gucken Sie mal, ich halte es mal eben ins Mikrofon. Boah, super. Hey, guck mal. Sexy, ne? Die sieht gut aus, ja, oder? Ja, Männer. Ne? Daisyana kommt nächste Woche zu uns. Und das nicht nur in die Sendung, sondern auch zum Eventpoint nach Bensberg anlässlich des Radrennen rund um Köln. Und da haben wir schon alles verraten jetzt. Alles verraten. Und damit können wir auch Tschüss sagen und uns verabschieden. Am Mikrofon waren Uli Weber, Carsten Mehrheit, Dirk Jäckel. Und Martin Hardenacke. Goodbye. Ciao. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Winke, winke. Macht's gut. Goodbye. City Radio GL. City Radio. Gibt es wieder. Nächsten Sonntag. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, und bevor wir uns nächsten Sonntagabend im Radio wieder hören, würden wir beide uns freuen, wenn wir uns mal hören und sehen vor dem Schloss Bensberg auf dem Eventpoint anlässlich des Radrennen rund um Köln. Mit tollen Gästen, schöner Musik und jede Menge Radsport. Da freuen wir uns drauf, super. Cold winter's night. All this time.